Die folgende Aufnahme ist die deutsche Übersetzung der Predigt Dämonische Befreiung. Gelobt sei Adonai, unser Elohim, König des Universums. Im Namen Yahshua HaMashiach, wir danken dir vielmals, Omein, Feomein. Es spricht euer Diener, der Arzt Javier Palacios Elorio, Roe, Pastor der Gemeinde Kehila, Gozo y Paz, Frieden und Freude, in Tehuacán, Puebla, Mexiko. Sie können gerne unsere Webseite unter www.gozoepaz.mx besuchen. Dort können Sie mehr Material vom Interesse finden, um sich geistlich in den letzten Tagen der Wiederherstellung zu erbauen. Das Thema von heute ist ein Kurs von dämonischer Befreiung im Namen unseres Herrn Yahshua HaMashiach. Wir suchen in unserer Bibel in Jesaja Kapitel 58, Vers 6. Dort finden wir eine Frage, die Yahweh sein Volk Israel machte. Das Volk Israel hat in dieser Zeit falsch gefastet. Die Frage in Vers 6 war: Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die mit Unrecht gewunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Diese sind vier wichtige Aussagen oder Fragen, die Yahweh sein Volk machte. Das Fasten sollte die Herzlosigkeit entfesseln, die Sünde wegnehmen, den Druck der Beladung loslassen. Derjenige, der den Mensch unterdrückt, ist Hasatan. Wir werfen ihn raus in den Beshem Gadol von Yahshua HaMashiach. Jeder Pastor oder jedes Mitglied einer Kehila sollte die Leidende oder die von Teufel besessen befreien. Ich betone, der diese Befreiung macht, ist der Herr Yahshua HaMashiach. Wir benutzen seinen heiligen gesegneten Namen Shem, um die Dämonen austreiben zu können. Und schließlich das Joch zu brechen. Denn es ist nur wichtig, das Joch zu brechen. Eine der Sünde, die mehr Legalität Hasatan und seinen Dämonen gibt, ist der Ehebruch. In Bereshit Genesis 2, Vers 24 sagt: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden sein ein Fleisch. Sie werden eins. Auch in Bereshit gehen wir zum Kapitel 34. Hier geht es um die Seelen, die sich zusammenbinden. Bereshit, Kapitel 34, Verse 1 bis 3. Das Wort Gottes sagt: Dina, aber Leas Tochter, die sie Jakob geboren hatte, ging aus, die Tochter des Landes zu sehen. Als sie kam, sie sah, der Sohn des Hiviters, Hamor, der das Landesherr war, nahm er sie, legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Und seine Seele hing an ihr, und er hatte das Mädchen lieb und redete freundlich mit ihr. In Vers 8 lesen wir: Da redete Hamor mit ihnen und sprach: Die Seele meines Sohnes, Sichem, sendet sich nach eurer Tochter. Gebt sie ihm doch zur Frau. Mit diesen Versen wird biblisch in der Tora bewiesen, dass die Seelen sich miteinander verbinden. In Sprüche Kapitel 6, Vers 32 sagt: Aber wer mit einer Verheirateten die Ehe bricht, der ist von sinnen die Seele verderbt. Wer so handelt, wird seine Seele verderbt. In Judas Brief, Verse 6 und 7 gibt es einen Beweis, dass die Dämonen Geschlechtsverkehr haben. Also, sie haben Legalität, von einem Körper zu einem anderen zu gehen. Jedoch, bevor wir uns mit diesem Teil vom Thema weiter beschäftigen, ich möchte, dass wir zu Markus Kapitel 6, Verse 12 bis 13 gehen. Gottes Wort sagt, so machten sie sich auf den Weg und predigten, dass die Menschen sich von der Sünde zu Gott Elohim wenden sollten, trieben viele Dämonen aus und salbten viele kranke Menschen mit Öl und heilten sie. Als wir sehen, die Gesundheit hat viel mit der dämonischen Befreiung zu tun. Eine andere große Sünde ist die Abtreibung. Beim Abtreiben bewegen sich die Geister vom Tod. Wenn wir die dämonische Befreiung machen, müssen wir die Person fragen, ob sie eine Abtreibung hatte. Manchmal sagt uns die Person nichts, aber der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist, sagt uns, was mit der Person los ist. Darüber werde ich nach und nach reden. Der Heilige Geist sagt uns, dass diese Person mit diesem Fessel vom Tod brechen sollte. Man sagt der Person, dass sie eine Abtreibung hatte und sie sollte mit diesem satanischen Fessel brechen. Die Abtreibung verursacht viele Probleme wie Teufelsbesessenheit. Eine andere Ursache von Teufelsbesessenheit ist die Beziehung mit Tieren. Wir gehen zu Vayikra, Moses drittes Buch, Kapitel 18, Vers 23. Du sollst auch bei keinem Tier liegen, dass du an ihm unrein wirst. Und keine Frau soll mit einem Tier Umgang haben. Es ist ein schändlicher Frevel. Als Arzt in der Praxis, da ich Chirurg bin, und als Pastor finde ich, dass man durch Angst, Albträume, Erscheinungen von Schlangen, Depressionen und Verwirrung wie die Zweipolig-Verwirrung gequält wird. Ich werde andere predigen von Schizophrenie, Mordversuch, Lüsternheit und Fluchen von aller Art, zum Beispiel Stimme hören und so weiter bringen. Bis dahin werden wir viele Fälle haben und die Ursache überprüfen. Vor allem, wie man alle diese Probleme brechen kann. Natürlich, nach der Tanach, der Bibel, und nicht nach der Erfindung des Menschen. Jetzt, die Person könnte oder könnte nicht besessen sein, sozusagen. Sie könnte mit einer sehr starken Teufelsbesessenheit sein. Sie schreit und spuckt Schaum aus. Dieser Schaum wird durch eine große Menge von Speichel produziert, das heißt Seolorea. Es ist eine große Produktion vom Speichel. Eine Person scheint manchmal auch sehr ruhig zu sein. Trotzdem ist sie besessen. Ich möchte, dass wir zum Brit Hadashah, zum neuen Pakt gehen. Wir gehen zum den 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8. Der sündigt, ist von Teufel, denn der Teufel hat von Anfang an gesündigt. Aus eben diesem Grund ist der Sohn Gottes erschienen, um diese Werke des Teufels zu vernichten. Das Wichtige ist, dass die Person nicht weiter sündigt. Wir gehen zur Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38. Das Wort Gottes sagt, wie Gott Jeschua aus Nazareth mit dem Ruach HaKodesh, Heilige Geist, und mit Macht gesalbt hat, wie Jeschua durch das Land zog und Gutes tat und das ganze Volk heilte, das von Teufel unterdrückt wurde, weil Elohim, Gott, bei ihm war. Jetzt, die Bibel, die Tanach, machte es deutlich, dass wir vom Teufelsfalle fliehen müssen, Wir gehen zum 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Verse 24 bis 26. Das Wort Elohims sagt: Und ein Diener des Herrn sollte nicht streiten. Im Gegenteil, er sollte freundlich zu jedem sein. Ein guter Lehrer und nicht rachsüchtig, wenn er schlecht behandelt wird. Und er sollte gütig sein, wenn er seine Gegner berichtigt. Denn Gott, Elohim, gibt ihnen vielleicht die Möglichkeit, sich von ihren Sünden abzukehren und die volle Erkenntnis der Wahrheit zu erlangen. Zur Vernunft zu kommen und der Falle des Teufels zu entfliehen, nachdem sie lebendig von ihm gefangen wurden, seinen Willen zu tun. Wir wissen, dass der Teufel kam, zu stehlen, töten und zerstören. Das finden wir in Johannes Kapitel 10, Vers 10. Wir müssen handeln, jetzt. Keine von Satans Eigenschaften, von denen ich geredet habe, gut sind. Also, wir müssen handeln, weil Hasatan ständig verführt. Eine Person hat freier Wille und sie weiß, ob sie sich verführen lässt oder nicht. Deswegen sollte man sich in Heiligkeit halten. Hier in der Kehila halten wir uns in Heiligkeit, da Hasatan die ganze Zeit angreift. Es gibt keine Sekunde, in der er nicht angreift. Wir gehen zum Psalm Kapitel 18, Vers 4. Die Fessel des Todes haben mich festgemacht. Jesaja 58, 6. Strömungen von Bösartigkeit haben mir Angst gemacht. Aber die Hoffnung für jeder Bene Israel liegt im Psalm 18, Verse 2 und 3. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, meine Retter, mein Gott, mein Hort, auf dem ich traue, mein Schild und Berg, meines Heiles und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden errettet. Also, die Hoffnung der Bene Israel, Israels Kinder, ist, dass wir Jahwe lieben, da er uns zuerst liebte. Er ist unser Fels, er ist unsere Burg, er ist unser Befreier. Nur so kann man sich von Satans Falle befreien. Jetzt möchte ich, dass wir zu Epheser Kapitel 4, Verse 22 bis 32 gehen. Gelobt sei Yahshua HaMashiach. Das Wort Gottes sagt, eure alte Natur ablegen müsst, soweit es euer früheres Leben betrifft. Denn eure alte Natur ist durch und durch verderbt, durch ihre trügerischen Begierden. Und ihr müsst eurem Geist und Sinn erneuern lassen und euch mit der neuen Natur kleiden, die geschaffen wurde, göttlich zu sein und sich in der Gerechtigkeit und Heiligkeit manifestiert, die aus Wahrheit fließen. Ich erläute, dass Adam so gemacht wurde. Deshalb möge jeder die Falschheit ablegen und mit seinen Nächsten die Wahrheit reden. Denn wir sind als Glieder eines Leibes eng miteinander verbunden. Seid zornig, aber sündig nicht. Lasst die Sonne nicht untergehen, bevor ihr nicht die Ursache eures Zorns beigelegt habt. Andernfalls lasst ihr dem Teufel Raum. Der Dieb soll aufhören zu stehlen. Er soll vielmehr durch eigene Anstrengungen ein irdisches Leben führen. So wird er mit denen, die in Not sind, teilen können. Lasst keine verletzende Rede aus eurem Mund kommen, sondern nur gute Worte, die helfen, die Not zu lindern. Worte, die denen wohltun, die sie hören. Macht dem Ruach HaKodesh, dem Heiligen Geist Gottes, keinen Kummer. Er hat auch zu seinem Eigentum gestempelt bis zum Tag der endgültigen Erlösung, tut aber alle Bitterkeit, alle Wut, alle Zorn, alle übergroße Anmaßung und Verleumdung und alle Bosheit. Seid vielmehr sanft, mütig und weichherzig untereinander und vergebt einander, wie auch der Herr Yahshua HaMashiach euch vergeben hat. Das Zitat, das Shaul, Pablo, Shaul ist sein richtiger Name, in Hebräisch stellt, gibt uns zu verstehen, dass es noch viele Sünde gibt. Es ist logisch, dass alle Sünde Satans Anlass geben. Dieser ist ein Ratschlag für die Ehepaare. Das wird ein anderes Thema sein. Seid zornig, aber sündig nicht. Lasst die Sonne nicht über eures Zorn untergehen, bevor ihr nicht die Ursache eures Zorns beigelegt habt. Andernfalls lasst ihr dem Teufel Raum. Das bedeutet, dass man dem Teufel Raum im Leben gibt. Hasatan kann nicht einen Platz besitzen, den ihm nicht gegeben wurde. Es gibt Leute, die beten möchten und dabei kommen auf dumme Gedanken. Zum Beispiel, wir haben solche Leute gehabt und ich möchte mit allem ehrlich sein, ohne Namen zu nennen, da es neue Geschwister gibt. So diese Leute wollten beten und sie kommen in einer Situation, in der sie sexuelle Gedanken bekommen. Aber das hat ein Ende. Diese sind Teile der Kette, die Yahshua HaMashiach bricht. Und eine Person von ihren sündigen Leben zu befreien. Man sollte die Hoffnung nicht aufgeben. Wenn die Person lässt sich lehren und es eine echte Reue gibt und sie sich von ihren Sünden entfernt, dann Yahshua lebt in dieser Person. Es ist wichtig, dass wir es in Ruhe überprüfen. Wir gehen zum Galater Kapitel 2, Vers 20. Gelobt sei der Herr Yahshua HaMashiach. Vers 20. Als Yahshua als Verbrecher am Fall hingerichtet wurde, wurde ich es ebenfalls. Damit mein Stolzes ich nicht länger lebe, doch der Mashiach lebt in mir. Und das Leben, das ich nun in meinem Leib lebe, lebe ich durch dieselbe vertrauende Treue, die der Sohn Gottes hatte, der mich liebte und sich selbst für mich hingab. Ich verstehe, dass die Person nicht länger in sich selbst lebt, sondern sie ist von Yahshua HaMashiach beherrscht. Die Person selbst regiert sich nicht mehr, sondern ihr Adon, ihr Herr ist Yahshua HaMashiach. Nur dann gibt es eine echte Befreiung. Man macht eine echte Befreiung und sie wird in dem gesegneten Namen von Yahshua HaMashiach gemacht. Oft hört man von wunderbaren Zeichen. Was bedeutet Wunder zu hören? Wir gehen zur Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 5 bis 7. Das Wort Gottes sagt, nun ging Philippus in eine Stadt in Schonfom und verkündete ihnen den Mashiach. Und die Menschenmengen achteten genau auf das, was Philippus sagte, weil sie wunderbaren Zeichen, die er tat, hörten und sahen. Denn bei vielen Menschen trieb er unreine Geister aus. Die schrien. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt, so dass große Freude in dieser Stadt war. Denn man hörte von wunderbaren Zeichen, weil die Befreiung ist ein Wunder, dank Yahshua HaMashiach. Ich wiederhole, man hört die Wunder, weil viele Male, wenn die unreine Geister aus einem Haus oder einer Person fliehen, machen sie viel Lärm. Das Erlebnis haben wir erlebt und das ist für die Herrlichkeit unseres Herrn. Heutzutage werden viele weltliche Filme durch dämonischer Geist inspiriert. Auch jede Art von Zeichentrickfilme und vor allem die man in der jetzigen Zeit sieht, Sie sind voll mit Satanismus. Zum Beispiel im Schneewittchen oder anderen Märchen gibt es Handlungen von Zauberei, Hexerei und so weiter. Das ist nur in allgemein, da das Thema sehr breit ist. Zum anderen Thema, Satan hat den Ehebrecher, die Homosexuelle und die Unzufriedene gefesselt. Im zweiten Brief Timotheus, Saul sagt ihm, deshalb fliehe die Leidenschaft deiner Jugend. Wie wir es merken, das ist ein Befehl. Es ist ein Mitwa, ein Gebot. Der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist, warnt Timotheus durch Saul. Die Leidenschaften der Jugend bringen viele Probleme, wie Unterdrückung und Obsession durch dämonische Besessenheit. Wir bringen in Erinnerung, dass die Sünde eine zeitliche Lust ist, die zum Tod führt. Als wir sollten das Recht der Scheidin, der Dämonen, wegnehmen. Und auch sollten wir die Tür schließen, die man der Sünde aufgemacht hat. Beim Sündigen hat man die Torah Jahwes verstoßen. Wir, als Yahshua HaMashiach Talmidin, Jünger, sollten machen alles, was er möchte. Als Yahshua dieser Welt verlass, übergab er die Verantwortung an der Kehila. Viele glauben, dass wenn man keine dämonische Befreiung macht, wir Hasatan sie in Ruhe lassen. Hasatan bleibt nicht ruhig. Und egal, ob man eine dämonische Befreiung macht oder nicht, Hasatan wird deine Gesundheit, deine Familie, deine Wirtschaft und so weiter angreifen. Also, welche Konklusion von diesem ersten Teil der Predigt ziehen wir? Das Wichtigste ist, dass wir Yahshua gehorchen und tun, was er von uns verlangt, nämlich Dämonen in seinem heiligen Namen vertreiben. Ich möchte die verheirateten Männer und diejenigen, die eine Verlobte haben, eine Frage stellen. Ich möchte erst sagen, dass nach der Tora existiert keine Beziehung oder Brautzeit vor der Verlobung. Ich bitte euch eure Aufmerksamkeit. Würdet ihr mögen, dass ihre zukünftige Frau nach ihrem Wille handeln würde? Ich werde es wiederholen. Würdet ihr mögen, dass ihre zukünftige Frau nach ihrem Wille handeln würde? Ich stelle eine andere Frage. Macht die messianische Kehila weltweit, was der Herr Yahshua HaMashiach gefällt? Die Realität ist, dass man keine dämonische Befreiung macht. Viele wollen nicht handeln, weil sie Angst haben. Man hat Angst, weil man ein sündiges Leben führt. Bitte, passt ihr auf was ich euch lehren werde. Einer von vielen Aufträgen ist die gute Nachricht von Erlösung zu verkünden. Aber ein großer Auftrag, ich würde sagen, ein sehr wichtiger Auftrag ist, die dämonische Befreiung zu machen. Der Ruach HaKodesh rüstet die Bene Israel aus, Yahshuas Kinder, um die Werke Satans zu zerstören. Erstens, der Ruach HaKodesh salbt. Zweitens, gibt der Person Offenbarung. Drittens, er gibt der Person die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Man sollte diese drei wesentlichen Fähigkeiten haben, um eine dämonische Befreiung machen zu können. Eine besondere Salbung des Ruach HaKodesh ist die Offenbarung. Mit dieser Gabe hat man die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wenn wir Yahwehs Torah gehorchen, die Seelen der Menschen lieben, um ihnen zu helfen, dann rüstet uns Yahshua mit allem, was uns noch fehlt, aus. Also, wir sind Gottes Diener, da wir ihm dienen. Es ist wichtig, dass ich zwei Punkte betone. Erstens, Yahwehs Torah gehorchen. Zweitens, die Seelen der Menschen lieben. Wenn wir keine Liebe für die Seelen empfinden, rüstet der Herr uns nicht aus. man sollte die Seele lieben. Der Ruach HaKodesh führt uns zu jeder Wahrheit und er sagt uns, was wir machen sollen bei einer dämonischen Befreiung. Der Ruach HaKodesh gibt uns die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und durch die Gabe der Prophezeiung sagt er uns, was die Person tat, damit wir ihr helfen können, um das Joch zu brechen. Also, es sind Warnungen, es sind Wörter von Kenntnis, es ist die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Die Würde eines Dieners zählt nicht. Was zählt, ist die Bescheidenheit des Dieners und die Abhängigkeit in Yahshua. Wenn wir seinen Willen machen, rüstet er uns mit den Gaben des Ruach HaKodesh, des Heiligen Geistes, aus. Und ich wiederhole es, weil es sehr wichtig ist. Wenn wir seinen Willen machen, rüstet er uns mit den Gaben des Ruach HaKodesh aus. Teil der Wiederherstellung, von der wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 1, 21 finden, wenn es keine Befreiung gibt, dann gibt es keine Gesundheit und die Person bleibt an Hasatan gefesselt und sie praktiziert ihr Heidentum weiter. In Jesaja 58 lesen wir, dass wir zu den alten Pfad zurückkehren müssen. Also, wir reden, dass wir in der Zeit der getrockneten Knochen leben dürften. Wir dürfen zum alten Pfad zurückkehren. Wir kehren zur Tora zurück. Und dann handelt der Ruach HaKodesh, um aus einer Person die Dämonen zu vertreiben. Ich wiederhole, die Person wird gesund. Ich werde ein Beispiel geben. Eine Migräne ist satanisch. Es gibt keine Erklärung für diese Krankheit. Ich weiß, dass viele Ärzte, die diese Predigt hören, sind nicht der gleichen Meinung. Es gibt eine deutliche Diskrepanz zwischen beiden Meinungen. Aber was zählt, ist die Erfahrung, die man im Namen Yahshua HaMashiach gemacht hat. Viele Probleme von Epilepsie, Taubheit und Stummheit werden von Dämonen verursacht. Also, man sollte eine dämonische Befreiung machen und die Person wird wieder gesund. Viele trauen sich nicht, weil sie sagen, dass nur die sich gewidmet haben, können es machen. Das ist wahr. Nur der sich an Yahshua gewidmet hat, kann es machen. Wir sollten nicht vergessen, dass Yahshua HaMashiach sagte, dass der Übertreter der Tora wird zum Tophet, zur Hölle weggeworfen, auch wenn er Dämonen ausgetrieben hätte. Um die Befreiung zu machen, erfordert Gebet und Fasten. Ich muss betonen, dass es nicht diese Leistungsfähigkeit vom Fasten ist, die mir Stärke oder das Unterscheiden von Gute und Böse geben wird. Wenn so es wäre, dann würde ich in meinen eigenen Kraft vertrauen. Es ist die Glaube, von der Yahshua spricht. Einige Propheten, die Schaliach, konnten einige Dämonen nicht vertreiben. Wir verurteilen sie nicht. Bloß nur, es gibt eine Lektion. Yahshua hat sich nicht für den Mangel an Gebet oder an Fasten getadelt, sondern für den Mangel an das Vertrauen. Das Vertrauen ist wichtig für die Befreiung. Vergesst nicht, dass der Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Gewalt der Finsternis. Das findet man in Epheser Kapitel 6, Vers 2. Also, in dem zweiten Brief der Korinther, Kapitel 5, Vers 17 sagt, deshalb ist, wer mit Yahshua verein ist, eine neue Schöpfung. Also, man sollte mit dem satanischen Joch brechen, an das man gefesselt wurde. Ich werde etwas Wichtiges sagen. Es ist ein Fehler zu lehren, nur diejenigen, die besessen sind. Ich wiederhole, es ist ein Fehler zu lehren, nur diejenigen, die besessen sind. Die Befreiung sollte für alle sein. Pastor, der du mich hörst, jede Person, die zu deiner Versammlung kommt und ein Teil der Gemeinde sein möchte, sollte sie durch die Befreiung gehen. Andersfalls, die Gemeinde, die Kehilots, werden voll mit Dämonen sein. Also, die Befreiung sollte in allgemein sein. Auch, wenn die Dämonen sich nicht äußern. Irgendwann wird der Teufel die Person zerstören wollen. Die Mehrheit der Personen zeigen keine Erscheinung. Nur ein 3% der Personen zeigen eine Erscheinung. Leider sind sie auch von Dämonen geplagt. So der Rat ist, dass wir eine Vergebung brauchen. Jemand, der sagt, er ist ein neuer Gläubig in Yahshua HaMashiach und dass er keine Befreiung braucht, wird er von einem dämonischen, widerspenstigen Geist gelehrt. Deswegen, bei uns in dieser Kehila, Gozo y Paz, sage ich, dass diejenigen, die zu uns kommen, sollten sich bei mir melden, um eine Befreiung zu machen. Manchmal hat die Person Angst oder sie schämt sich, eine Befreiung zu machen. So sie bleibt fern und bleibt mit ihren Dämonen. Das kann Probleme in der Kehila verursachen. Alle Personen, die zu uns regelmäßig kommen und sind noch nicht bei mir gewesen, zu euer Wohl, solltet ihr zum Büro kommen. Man möchte euch nicht belästigen. Es geht mehr um die Segnungen, die Hasatan jederzeit von uns wegnimmt. Wenn wir zur Yahweh Torah kommen, kommen wir aus der Welt der Begehrlichkeit und von Tun Sachen gegen Yahwehs Wille. Als Resultat bringt die Sünde ein Joch. Persönlich, um Yahweh zu ehren, habe ich mir erlaubt, satanische Hexenmeister zu lehren, die mit der Hexerei aufgehört haben. Sie könnten nicht mehr die Folterung der Dämonen aushalten. Ich werde etwas sehr wichtig lehren. Der Hexenmeister muss mit allem brechen, vor allem mit dem Vertrag, den er mit dem Teufel schloss. Nur dann kann er Autorität vom Herr bekommen. Falls er nicht alles bereut und sich nicht von seinen Sünden trennt, dann wird er weiter vom Satan regiert und niemals von Yahshua. Das ist sehr wichtig. Andernfalls wird diese Person verwirrt. Sie wird glauben, dass sie die Gabe des gesegneten Ruach HaKodesh hat. Leider ist die Realität anders. Sie wird noch von ihren alten Lehrer, nämlich der Teufel, gelehrt. Der Dämon sagt ihm alles, zum Beispiel die Namen der Dämonen, die jemanden besitzt. Einmal sagte mir ein früher Hexenmeister, ich weiß, wenn eine Person einen homosexuellen Geist oder einen sodomitischen Geist hat. Aber es war nicht der Ruach HaKodesh, der ihr alles sagte, da er noch nicht mit dem übrigen Joch gebrochen hatte. Hasatan selbst sagte ihm, von welchem Geist jeder Person besessen war. Wie ich früher gesagt habe, die Person wird verwirrt und sie muss befreit werden. Jetzt, was es den spiritischen Tempel betrifft, wo man einen Toter anruft, derjenige, der zur Versammlung kommt, ist ein Dämon, der die Person während ihr ganzes Leben begleitete. Er kennt alles, was die Person im Leben machte, und er erzählt alles, was man hören möchte. Alles. Alles ist wahr. Da der Teufel auch die Wahrheit erzählt. Also, die Leute glauben alles. Die Idee davon ist, dass wenn man zum einen spiritistischen Tempel geht, um mit der Oma, Opa und so weiter zu reden, wird nicht die Oma kommen, sondern ein dämonischer Geist, der die Oma im Leben begleitete. Der dämonische Geist wird die Leute überlisten, indem er ihnen die Wahrheit erzählt. Persönlich und für die Ehre Elohims, Yahweh hat mir erlaubt, eine große Menge von Personen zu lernen. Die Erfahrungen sind verschiedene. Wenn eine Person sich wünscht, frei zu sein, ist das Resultat immer gut. Unser Herr Yahshua HaMashiach siegt immer über alles. Das ist kein Angeberei, wenn ich sage, dass der Herr mir erlaubt hat, viele Fälle zu lernen. Niemand kann lernen, wenn man das Erlebnis nicht hat. Ich konnte dir nicht zeigen, wie man einen Appendix operiert, wenn ich das nicht gemacht hätte. Man muss die Erfahrung haben. Wichtig ist es, die ganze Situation in die Hände Yahshua HaMashiach hinzugeben. Eine Person, die besessen ist, sollte wissen, dass das Problem wird nicht gelöst, solange sie sich nicht in die Hände Yahshuas hingibt. Die Dämonen flüchten nicht, wenn man sie anschreit, sondern durch die Autorität, die Yahshua uns delegiert hat. In dem gesegneten Shem-Namen von Yahshua HaMashiach fliehen die Dämonen. Ich wiederhole, sie fliehen nicht, wenn man anschreit. Man sollte zuerst starke Männer festbinden. Das finden wir in Matthäus Kapitel 12, Vers 29. Man bindet starke Männer, damit sie die Person nicht wehtun. Wenn man die starken Männer und Dämonen nicht festbindet, natürlich, in den gesegneten Namen Yahshua HaMashiach, können die Dämonen der Person anfangen zu peitschen, um sie absichtlich weh zu tun. Ich werde etwas Wichtiges erläutern. Wenn man absichtlich alles tut, damit sich die Dämonen manifestieren, um der eigenen Ruhm zeigen zu wollen, das wäre nicht korrekt. Es gibt Pastoren, die das machen. Es sind Pastoren, die noch nicht neu geboren wurden. Sie wollen ihre Macht in der Kongregation zeigen. In Realität haben sie gar keine Macht, da sie nicht neu geboren wurden. Sie handeln falsch. Wir wollen nicht, dass die Dämonen sich zeigen. Wir binden sie fest, weil das eine Anweisung Yahshua HaMashiach ist. Wir müssen auf die Herzlosigkeit verzichten. Darüber möchte ich, dass wir unsere Bibel, unsere Tanach aufmachen. Was wir lesen werden, ist es sehr wichtig. Gelobt sei der Herr Yahshua HaMashiach. Wir gehen zum Titus Kapitel 2, Verse 11 bis 13. Das Wort des ewigen Gottes sagt, denn die Gnade Gottes, die Erlösung bringt, ist allen Menschen erschienen. Sie lehrt uns Gottlosigkeit und weltliche Vergnügungen abzugeben und jetzt in dieser Zeit ein selbstbeherrschtes, aufrechtes und gottesfürchtiges Leben zu führen und auf die gesegnete Erfüllung unserer festen Hoffnung zu warten, auf das Erscheinen der Schechina unseres großen Gottes und das Erscheinen unseres Erlösers, Yahshua der Messias. Hier wird es bewiesen, dass Yahshua Elohim Gott ist, der allmächtige Gott. Wenn man auf alles von dieser Welt verzichtet, sollte man mit einer hörbaren Stimme sprechen. Zum Beispiel, wenn ihr eure Arbeit kundigen wollt, geht ihr zu eurem Chef, und ihr redet mit ihm mit hörbarer Stimme. Sie machen das nicht mit dem Denken und in vielen Fällen auch schriftlich. In Jakob Kapitel 4, Vers 7 lesen wir, deshalb unterwerft euch Elohim Yahweh. Ja, mehr noch, widersteht dem Teufel und er wird euch fliehen. Man sollte auf alle Verträge verzichten, die man mit ihm beschlossen hat. Wir müssen das Joch der Sklaverei brechen. Wenn wir nicht auf alle Tätigkeiten, Verbindlichkeit oder Bereiche verzichten, dann hat der Feind über uns Autorität. Und wir können nicht in Heiligkeit leben. Ich wiederhole es. Wenn wir nicht auf alle Tätigkeiten, Verbindlichkeit oder Bereiche verzichten, dann hat der Feind über uns Autorität. Und wir können nicht in Heiligkeit leben. Also, wir müssen auf alles verzichten und eine echte Reue machen. Andernfalls werden unsere Sünde und Hassatan über uns herrschen. Der Einige, der über uns herrschen soll, ist der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist. In Römerbrief, Kapitel 8, Vers 8 sagt, damit können diejenigen, die sich mit ihren alten Natur identifizieren, Gott, Elohim, nicht wohlgefallen. Also, nicht nur die Befreiung und die Vertreibung von Dämonen wichtig sind, sondern auch das Verzichten von sündigen Werken. Andernfalls gefallen wir Gott, Elohim, nicht. Und die Dämonen werden nicht fliehen, solange noch eine Fläche unseres Lebens von Hasatan regiert wird. Wir können keine Gemeinschaft mit Yahshua haben. Und nur derjenige, der Gemeinschaft mit Yahshua hat, hat den Sieg. Bitte, Bruder, Schwester, Person, die uns hört, hört gut zu. Ich weiß, was ein Kampf ist. Und ich kenne das Resultat des Kampfes. Das Resultat ist eine Änderung in das Leben. Es ist etwas, das wir uns niemals vorgestellt haben. Lasst euch lehren und dass Yahshua HaMashiach euch befreit. Bei diesem Thema, die dämonische Befreiung, gibt es viele Lehren und Weise, die nicht richtig sind. Man hat auch viele Bücher mit diesem Thema geschrieben. Leider sind alle diese Lehren falsch erklärt. Bevor sich eine dämonische Erscheinung manifestiert, gibt es Merkmale, die zeigen, dass es der Person nicht gut geht. Aber wie können wir eine Person lehren, wenn es kein Zeichen gibt? In Lukas Kapitel 10, Vers 1, Yahshua HaMashiach erkennt 70 anderen Apostel, Talmidin. Die 70 kamen jubelnd zurück. Die Dämonen haben sich unter den großen Namen Yahshua HaMashiach unterworfen. Im gleichen Kapitel, Verse 17 bis 20, Yahshua gibt uns Vollmacht, Dämonen zu vertreiben und erklärt uns, dass keine Macht des Feindes über uns Leid bringen wird. Also, es ist unmöglich, dass die Dämonen mich prügeln, weil ich nach Yahshuas Anweisung gehandelt habe. Wenn du deinen Sohn bittest, dein Auto sauber zu machen, und er tut es, du wirst ihn nicht prügeln, oder? Er war gehorsam und tat, was du möchtest. Elohim ist nicht anders. Also, wenn Yahshua sagt, dass keine Macht des Feindes über mich Leid bringen wird, dann wird es so sein. Die Angst wird vom Hasatan verursacht. Und wir müssen ihn in den Namen Yahshua HaMashiach rauswerfen. In Lukas Kapitel 4, Verse 18 bis 19, Yahshua sagt, dass er kam, um die Zerschlagene zu heilen. Die Zerschlagene sind diejenigen, die keine Hoffnung mehr haben. Bruder, wir müssen die Seelen der Personen lieben. Wenn wir keine Liebe für die Seele empfinden, dann können wir keine Befreiung durchführen. Wenn eine Zerschlagene ist schon zum Hexenmeister oder zu einer Hexe gegangen, wird alles noch schlimmer. Manchmal geht man zum Arzt und alles ist umsonst. Das Medikament hilft nicht. Diese Person hat keine andere Möglichkeit, als einen Krieg gegen den Feind durchzuführen. Yahshua beauftragte uns, die Dämonen zu vertreiben. Ich werde es wiederholen. Yahshua beauftragte uns, die Dämonen zu vertreiben. Also, unsere Aufgabe ist sehr wichtig. Wir gehen zu Markus Kapitel 9, Vers 29. Gelobt sei Yahshua HaMashiach. Vers 29. Er sagt zu ihnen, das ist die Art Geist, die nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden kann. Also, wir sollten beten und fasten, da ein Gebot Yahshua ist. Wir sollten unsere Glaube beleben. Yahshua sagt, dass diese Art vom Geist wir durch Fasten und Beten ausgetrieben. Jeschua tadelte den Mangel an Glaube der Apostel. Ich wiederhole, die Glaube ist sehr wichtig. Und auch wenn ich fasten soll, sollte ich nicht an meine Fähigkeit vom Fasten denken, weil das wäre Stolz und Arroganz. Viele glauben, dass die Befreiung nicht für unsere Zeit ist. Sie sagen, dass die Befreiung wurde nur in der Zeit Jeschuas durch ihn und seine Apostel gemacht. Aber das ist falsch. Eine falsche Lehre ist, wenn man die Namen der Dämonen erwähnt, um zu warten, dass sie erscheinen und sie austreiben zu können. Das ist ein Fehler, weil man spielt das Spiel des Teufels. Ich wiederhole, das ist ein Fehler. Wir gehen zu Matthäus Kapitel 12, Vers 29. Immer sollten wir zuerst die starken Männer, die stärksten Dämonen sind, im Namen Jeschuas binden und loswerfen. Wir gehen jetzt zum Matthäus 12, Vers 29. Oder noch einmal. Wie kann jemand in das Haus eines starken Mannes einbrechen und sich mit seinem Besitz davon machen, ohne zuerst den starken Mann zu binden? Danach kann er sein Haus plündern. Das Haus bedeutet der Körper einer Person. Nun, wir fesseln die stärksten Dämonen in den gesegneten Namen Jeschua HaMashiach. Sobald sie gebunden sind, können wir die anderen schwachen Dämonen fesseln. Sie sind auch stark, aber unser Herr Jeschua HaMashiach ist der stärkste und mächtigste. Matthäus 12, Verse 43 bis 45. Gottes Wort sagt: Wenn ein unreiner Geist aus einem Menschen herausfährt, durchstreift er auf der Suche nach Ruhe ödes Land und findet sie nicht. Dann spricht er zu sich selbst: Ich will zurückkehren in das Haus, das ich verlassen habe. Wenn er ankommt, findet er das Haus leer stehend, sauber, gefegt und aufgeräumt. Dann geht er und nimmt sieben andere Geister mit sich, die noch böser sind als er selbst. Und sie kommen und wohnen dort, so dass der Mensch am Ende schlimmer dran ist, als er zuvor war. So wird es dieser gottlosen Generation ergehen. Die Lehre zeigt uns, dass wir die Ursache, warum die Dämonen in uns reinkommen, beseitigen sollten. Der Geist kam mit sieben anderen Geistern, nicht weil er das Haus leer gefunden hat, sondern weil das Haus offen war. Die Person schloss einfach die Tür nicht. Sie hat sich noch nicht von der Fessel der Herzlosigkeit getrennt. Sie hat noch nicht mit diesem Joch gebrochen. So die Tür bleibt offen und sieben andere schlimme Geister kommen hinein. Die Autorität, die die Person zugab, ist die offene Tür, die den Dämonen Legalität gibt, hineinzukommen, um das Leben der Person wird von ihnen beherrscht. Solange die Person nicht frei sein möchte, werden die Dämonen bei ihr bleiben. Kein unreiniger Geist darf in eine Person reingehen, solange die Person es nicht erlaubt. Heutzutage benutzt man falsche Methoden, Dämonen auszutreiben. Man glaubt, dass wenn man sehr stark pustet, werden die Dämonen weggeworfen. Oder an den Rücken einer Person zu klopfen, damit die Dämonen fliehen. Beide Methoden sind falsch. Falsch ist es auch durch das Husten oder durch ein Abführmittel. Es gibt ein Buch, das Buch des Zohars. Dort wird gezeigt, wie die Seele einer Person vom Körper rauskommen kann. Ich möchte, dass ihr wisst, dass die Kabbalisten an die Reinkarnation glauben. Das gibt den Dämonen auch Legalität und alle diese genannte Weise sind falsch. Der einzige Weg, Dämonen aus einer Person rauszukommen, ist, wenn man sie in den Beshem Gadol, in den Namen Yahshua HaMashiach austreibt. Die Dämonen können nicht reingehen, wohin sie es wollen. Wir gehen zum Lukas Kapitel 8, Verse 26 bis 36. Yahshua HaMashiach ließ die Dämonen in die Schweine hineinfahren. Später kannst du alles lesen. Es muss etwas legal geben, das Dämonen das Recht gewährt, in jemanden hineinzugehen. Also, Yahshua erlaubte den Dämonen in die Schweine hineinzufahren. Wenn man sie aus einer Person austreiben möchte, sollte die betroffene Person damit einverstanden sein. Das ist sehr wichtig. Es ist nicht möglich, in das Leben einer Person zu bestimmen. Elohim, Gott, hat alle Rechte über alles, aber er hat uns die Fähigkeit, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Jetzt eine Frage. Mit welcher Macht werden wir oder wollen wir vom Leben einer Person etwas austreiben, das die Person behalten möchte? In diesem Fall können wir nichts tun. Yahshua hat mir Autorität über den Feind gegeben. Jedoch, ich habe keine Autorität über eine Person, die keine dämonische Befreiung möchte. Also, Yahshua gibt uns die Autorität über die Dämonen und nicht über die Person. Was die dämonische Befreiung betrifft, man muss die unreinigen Geister fesseln. Wenn man besessen ist, kann man nicht richtig denken. Man erklärt der Person, dass ohne Yahshua kann man sie nicht befreien, wenn die Person frei werden möchte. Wir sollten so anfangen. Man fragt die Person, ob sie mit Hexerei, Zauberei und so weiter in der letzten Zeit zu tun gehabt hat. Ich werde ein deutliches Beispiel nennen. Die Dämonen haben keine Fähigkeit, in zwei Körpern gleichzeitig zu sein. Aber sie haben doch die Fähigkeit anzugreifen, wenn zwei Körper ein Fleisch wird. Wir finden das in Genesis Kapitel 2, Vers 24. Ich wiederhole es. Die Dämonen haben keine Fähigkeit, in zwei Körper gleichzeitig zu sein. Aber sie haben doch die Fähigkeit anzugreifen, wenn zwei Körper ein Fleisch wird. Ich habe über den Ehebruch gepredigt. Man sollte auch damit im Namen Yahshuas brechen. Alles bereuen und nicht mehr sündigen. Ich möchte sagen, dass wenn eine Person sich niemals um ihr geistiges Leben gekümmert hat, hat sie die Tür offen und die Geister anderer Person können in ihr Leben eindringen und ihr betun. Unglücklicherweise leben wir in einer Welt, wo es Promiskuität, Ehebruch und Hurerei gibt. Deswegen sollten wir damit im Namen Yahshua HaMashiach brechen. Wir sollten alles bereuen und nie wieder sündigen. Wenn eine Person Ehebruch treibt, macht sie es nicht nur mit einer Person, sondern mit vielen. Das ist die Statistik, die ich habe. Vor allem bei den Homosexuellen. So diese viele Personen haben Kontakt mit anderen und so weiter. Und so geht die Kette weiter. Am Ende werden die Personen voll vom Teufel besessen. Die Dämonen bekommen Legalität über diese Person. Es gibt viele Leute, die sagen, dass sie in Yahshua glauben. Es geht nicht nur um Glauben, sondern Yahshua zu gehorchen. Also, man soll eine Befreiung machen, weil Yahshua es verlangt. Wenn wir den Herr Yahshua nicht gehorchen, dann werden wir doch durch Träume, Albträume und so weiter gequält. Wir sollen mit unserem Joch brechen und uns Yahshua HaMashiach unterwerfen. Wir sollen das Joch aller Art und Flüche bis zur vierten Generation brechen. Viele Leute haben seit der Kindheit Angst gehabt. Angst, die niemals gelöst wurde. Man sollte alle diese Probleme lösen, sonst kann man kein Ziel erreichen. Das Ziel ist, in Freiheit zu leben. Es gibt Personen, die von einem Scheitern zu den anderen gehen. Zum Beispiel Personen, die ein großes Ressentiment haben, da sie von ihren Eltern missbraucht wurden, sie wurden verlassen oder die Eltern waren ihnen sehr streng gewesen. Wie oft haben wir gehört, unsere Mutter hat uns wegen eines Mannes verlassen. Diese Situation verursacht ein Ressentiment. Es tut sehr weh. Glücklicherweise, das hat eine Lösung in den gesegneten Namen Yahshua HaMashiach. Viele sagen, ich vergebe meine Mutter oder meinen Vater. Das sollte man laut sagen, um mit dem Joch zu brechen. Wir gehen zum 5. Buch Moses, Moshe. Gelobt sei Yahshua HaMashiach, der uns befreit hat. Manche Leute sagen, dass die Zauberei oder die Hexerei nicht existiert. Das ist nur für ungebildete Leute, die ignorant sind. Diejenigen, die das behaupten, haben die Tanach, die Bibel, nicht gelesen. In Moses Buch, Deuteronomium, Kapitel 18, Verse 10 bis 13, prüfen wir, dass solche Sachen existieren. Das Wort Gottes sagt, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt, oder Bannungen, oder Geisterbeschwörungen, oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herr ein Gräuel. Um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Bitte, hört ihr gut zu. In dem Katholizismus, man betet den verschiedenen Heiligen, die nicht anderes als Tote sind. Das ist eine starke Kette, die die Gesundheit einer Person unterwirft. Und nicht nur die Gesundheit, sondern auch ihre Wirtschaft. Die Person endet in allen Gebieten mit dem Toten gefesselt. Das ist rein Satanismus und Spiritismus. Man ruft die Toten. In der Tora, es ist verboten, aber der Teufel will so viele Leute wie möglich ins Verderben stürzen. Wir, die Yahshua HaMashiach, der ewige Gott, als Erlöser erkannt haben, sollten anderen in die Freiheit führen. In Lukas Kapitel 6, Vers 8 sagt, dass die Personen, die durch unreinige Geister gequält wurden, wurden geheilt. Also, das Foltern kann auf verschiedene Weise sein. Es gibt viele Leute, die Albträume haben. Das kann man in den Beshem Gadol von Yahshua HaMashiach brechen. Wir sollten für die Wiederherstellung Yahshuas Kehila weltweit arbeiten. Das beginnt mit der dämonischen Befreiung. Wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 21. Er muss im Himmel bleiben, bis die Zeit kommt, in der alles wiedergestellt wird, wie Gott von langer Zeit gesagt hat, als er durch die heiligen Propheten sprach. Man hat vergessen, dass die Tora, die ganze Tanach, die ganze Bibel ist. Eine Lehre Yahshuas, unser Elohim, war, die Dämonen auszutreiben. Wenn die Dämonen nicht austreiben werden, dann kann die Person keine Heiligkeit bekommen. Sobald die Person befreit wird, wird sie geistlich wachsen und Früchte tragen. Sie wurde geheilt und das ist eine Eigenschaft von jemand, der neu geboren ist. Sie wurde von den Krallen Hasatans befreit. Jetzt muss es ein geistliches Wachstum geben. Ich werde jetzt von der Reihenfolge der Befreiung reden. Es gibt Leute, die selbst zu uns kommen, um Hilfe zu suchen. Ihnen ist die Situation bewusst. Andere Personen werden von Verwandten oder Bekannten gebracht. Erstens fesseln wir Dämonen und starke Männer im Namen Yahshua HaMashiach, bevor sie sich zeigen lassen. Wenn die Person wohl bei Verstand ist, sollte man ihr das Wort Gottes lehren. Die Person sollte wissen, dass das Joch nur im Namen Yahshua HaMashiach brechen kann. Falls die Person besessen kommt, dann sollten wir Dämonen in den großen Namen Beshem Gadol Yahshua HaMashiach fesseln. Bitte, niemals sagen etwas wie, schmutziger Teufel, ich fessel dich. Dieser Satz kommt nicht in der Bibel vor. Das ist nicht in der Tanach. Außerdem bekommt die Person mehr Angst. Der Herr sagt, dass wir Dämonen in seinen Namen, nämlich Yahshua HaMashiach, fesseln sollen. Wir sollten keine anderen Sätze benutzen. Das verursacht Angst und der Zustand der Person wird schlimmer als zuvor. Ich möchte sagen, dass nicht alle Personen, die besessen sind, bewusstlos sind. Ich rede aus Erfahrung. Dank dem Herr, ich habe viel erlebt. Manchmal zittern die Personen nur. Vergesse nicht, dass wir empfindlich und liebevoll mit den Seelen umgehen sollten. Der Kampf ist nicht gegen die Person, die wir vor uns haben, sondern gegen die Dämonen, die diese Seele besitzen. Während der Befreiung sollte die Person klar und laut mit dem Joch brechen. Wie gesagt, sie soll laut und klar sprechen, damit der Teufel im Namen Yahshua HaMashiach flüstert. Nur so fallen die Kette von der Seele der Person. Während der Befreiung werden wir von den Ruach HaKodesh Yahshuas geleitet. Falls nicht alle Dämonen flüchten, dann sollten wir wieder in den gesegneten Namen Yahshua HaMashiach sie fesseln. Danach fragen wir die Person, ob sie noch etwas vergessen hat, worüber sie nicht reden will. Manchmal macht man Sachen, die harmlos aussehen. Zum Beispiel die Rituale von Voodoo, Hexerei, schwarze, grüne, weiße oder rote Magie. Alles ist das Gleiche. Es sind Invokationen, damit die Dämonen runterkommen. Deswegen sind alle Rituale weltweit satanisch. Auch die indigenen Rituale. Es gibt einfach keine Ausnahme. Es ist schon lange her, dass Yahweh mir erlaubte, eine Person zu lehren, die in einem Luxusschiff reiste, wo eine Voodoo-Handlung durchgeführt wurde. Sie wurde zum Essen eingeladen. Das Abendessen sollte um das Wasserbecken herum gemacht werden. Alles sah harmlos aus. Am Ende war diese Person von Teufel besessen. Durch unseren Herr Yahshua wurde sie befreit. Gelobt sei der Herr Hashem Yahweh. Jetzt lebt diese Person frei. Wir sollten mit aller Art von Rituellen vorsichtig sein. Deswegen werden die Personen gelehrt, dass sie sich von solchen Rituellen fernhalten sollen. Deine Kinder sollten in keine regionale Tanzen in der Schule teilnehmen. Alle diese Tanzen sind satanische Rituelle. Leider besuchen viele Leute solche Rituale. Durch diese Tanzen schließt man einen Pakt mit Hasatan. Die Salbung des Ruach HaKodesh, die jeder hat, ist Yahshuas Wille. Es ist wichtig, die Salbung nicht zu beneiden. Wir gehen zum Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 2 bis 4. Gottes Wort sagt, denn wenn das Wort, das Gott durch Engel sprach, binden würde, so dass jede Verletzung und jeder Akt des Ungehorsams ihren gerechten Lohn in vollem Maße empfinden. Wie sollen dann wir davon kommen, wenn wir eine so große Erlösung missachten? Diese Erlösung, die zuerst vom Elohim verkündet wurde, wurde uns von denen bestätigt, die ihn hörten, während auch Elohim sie durch mehrere Zeichen und Wunder und durch Gaben des Ruach HaKodesh bezeugte, die er austeilte, wie er wollte. Also, der Ruach HaKodesh, erkannt als Heiliger Geist, in Hebräisch, sein richtiger Name, Ruach HaKodesh, Gottes Atem, verteilt den Gaben nach seinem Willen. Deswegen sollte niemand auf die Gaben der anderen neidisch sein. In dieser Kehila, Hanabe Shalom, Gozi Paz, Frieden und Freude, werden die Dämonen in den gesegneten Namen Yahshua HaMashiach vertrieben. Wenn jemand behauptet, dass der Ruach HaKodesh nicht lehrt, gerät diese Person unter einen Flucht, da alle Sünde werden vergeben, außer die Gotteslästerung gegen den Ruach HaKodesh, Heiligen Geist. Hier werden wir von dem gesegneten Ruach HaKodesh, Yahshuas, geleitet. Gotteslästerung ist etwas heikel. Wenn ich mit verschiedenen Rohes oder Pastoren von verschiedenen Ländern darüber rede, empfehle ich ihnen, was sie nicht sagen oder tun sollten, da die Personen selbst unter einen Flucht geraten. Wir werden alle von Yahshua HaMashiach ein Geständnis ablegen. Jetzt eine Reflexion für die Kehila weltweit. Wenn wir von Yahshua ein Geständnis ablegen werden, welche Argumente werden wir von dem Herr vorlegen, wenn er unsere Augen aufgemacht hat, damit wir eine Segnung für die Bedürftigen sein können? Sozusagen, es gibt viele Leute, die in Not sind. Und wenn wir dieser Personen Hilfe, vor allem, wenn sie eine Befreiung brauchen, verweigern, der Herr wird uns für Unrecht halten. Eine Kehila sollte ohne Ketten und rein sein, um andere lehren zu dürfen. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Im Tehillim, Psalm 24, finden wir die Antwort. Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzen ist. Also, nur wenn wir rein sind, können wir andere reinigen. Wenn wir unrein wären, würden wir die anderen noch mehr beschmutzen. In Matthäus Kapitel 16, Vers 18, Yahshua sagt, und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kehila, Gemeinde, bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Aber von welcher Kehila redete Yahshua? Natürlich, eine Kehila, wo man Yahshuas Wille macht. Ich werde nochmal eine Reflexion für die Männer bringen. Keiner von uns würde sich freuen, wenn unsere Verlobte nach ihrem Wille handeln würde. Also, wir sind Yahshuas Verlobte, dann sollen wir nach seinem Wille handeln und nicht nach unserem. Eine zweite Fortsetzung zu diesem Thema folgt. Gott segne und hütet euch. Shalom Ubrachot. Amen.